Haus und Haut. Ach, das liebe, liebe Haus, als ich seine Schwelle überschritt, war es mir, als ließe ich ein Stück von meiner Haut zurück. Zitat aus Hector Malo, Sans Famille oder Heimatlos, 1878. Es leuchtet schnell ein, dass die Wörter Haut und Haus derselben indogermanischen Sprachwurzel entstammen. Das gemeinsame Urwort ist Kjell. Es bedeutet das Umhüllende und das Umhüllte. Zu diesem Stamm gehören folglich auch Wörter wie Hülle, Höhle und Hölle, Hülse, Hoden und Hohl. Wie die Haut, das Skelett, die Gefäße und Organe, das Gehirn umgibt, so bildet das Haus eine weitere umhüllende Schicht, die unsere Körper schützt vor Kälte und Hitze, vor unbefugten Eindringlingen, vor Blicken und Schritten. Es schafft Raum für soziale und individuelle Entfaltung. Es nimmt die Spuren seiner BewohnerInnen an. In Räumen lagert sich Erinnerung ab, aber mit der von den Arbeitsverhältnissen geforderten Mobilität und der Normierung von Wohneinheiten verlieren